Den Herren der Offenbarung möchte ich raten, heutzutage nicht so viel von der Offenbarung zu reden, sonst ihnen leicht einmal offenbart werden könnte, was eigentlich die Offenbarung ist. Ein glückliches Leben ist unmöglich. Das Höchste, was der Mensch erlangen kann, ist ein heroischer Lebenslauf. Einen solchen führt der, welcher in irgendeiner Art und Angelegenheit für das allen irgendwie zugutekommende mit übergroßen Schwierigkeiten kämpft und am Ende siegt, dabei aber schlecht oder gar nicht belohnt wird. Der Arzt sieht den Menschen in seiner ganzen Schwäche, der Jurist in seiner ganzen Schlechtigkeit, der Theologe in seiner ganzen Dummheit. Schopenhauer.